Eine gemeinsame Konferenz der Regierung, Parteien und Organisationen der DVK für die konsequente Durchsetzung der Linien für die Wiedervereinigung des Vaterlandes, dargelegt von Genossen Kim Jong-un auf den historischen 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas, fand am 9. Juni im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang statt. Kim Jong-chul, stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Yang Hyung-sup, stellvertretender Vorsitzender des Präsidiums der Obersten Volksversammlung, Kim Jong-jin, stellvertretender Vorsitzender des Ministerkabinetts, Kim Jong-dae, Vorsitzender des Zentralvorstandes der Sozialdemokratischen Partei Koreas, Yun Jong-ho, stellvertretender Vorsitzender des Zentralvorstandes der religiösen Chondo-Chongwo-Partei, die Funktionäre der Massenorganisationen, die Vertreter der Regierung, Parteien und Organisationen, wie der nördlichen Direktion für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni, der nördlichen Direktion der Gesamtnationalen Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes und der nördlichen Direktion der Gesamtnationalen Allianz der Jugend und Studenten für die Vereinigung des Vaterlandes nahmen daran teil. Auf der Tagesordnung stand das Thema »Die Aufgaben der Regierung, Parteien und Organisationen für die konsequente Durchsetzung der Linien für die Wiedervereinigung des Vaterlandes«, dargelegt vom Genossen Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas. Der Referent und die Redner unterstrichen, dass die Linien für die Wiedervereinigung des Vaterlandes, die von Kim Jong-un unterbreitet worden seien, die Früchte der sauberen Treue von Kim Jong-un zu den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und auch seines erhabenen Willens dazu seien, die Idee und Verdienste von den Staatsführern für die Wiedervereinigung des Vaterlandes zu verteidigen, sie für immer geltend zu machen und auf jeden Fall einen starken Einheitsstaat zu errichten. Genosse Kim Jong-un habe entsprechend der entstandenen Situation und der Forderung der Zeit die Linien für die selbstständige Wiedervereinigung Koreas vorgelegt und führe den Kampf für die Einheit des Landes auf einer neuen, höheren Stufe. Es gelte, ungeachtet der Ideologie, politischen Überzeugung und Ansichten sowie des Glaubens, sich zusammenzuschließen, den Kampf für den großen Zusammenschluss der Nation und für die unabhängige Wiedervereinigung des Vaterlandes energisch zu entfalten und durch die Zusammenarbeit mit den Parteien, Organisationen und Persönlichkeiten aller Kreise in Südkorea, die die drei Katas für die Landesvereinigung unterstützten, die Wiedervereinigungsbewegung weiterzuentwickeln. Auf der Konferenz wurde ein Aufruf an alle Koreaner verabschiedet.